Sieht okay aus. Ah, hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gepp und ich heiße euch herzlich willkommen zu Geppis Flop-Filme Teil 1. Und ich beginne mit etwas, was mir in meiner Jugend sehr wichtig war, und das war Masters of the Universe mit Dolph Lundgren und Langella. Und ich hatte da ganz viele Figuren, ich habe das Ganze geliebt, ich habe das auch nicht großartig hinterfragt. Und dann gab es noch so eine Anime-Serie, dann gab es noch irgendwelche Comics und in Deutschland wurden dann Hörbücher gemacht, da musste man sich so Informationen rausziehen. Die Leute, die das gemacht haben, wussten auch nicht so viel über diese Hintergründe. Es war schwer, irgendwie ranzukommen. Und als dann Film kam, war ich total gehypt und es war eigentlich gar nicht möglich, mir den irgendwie kaputt zu machen. Und ich wollte den auch ganz lange toll finden, aber ich tat mir wirklich, wirklich schwer mit dem Ganzen. Also ich liebe Dolph Lundgren, der hat mich damals nicht gestört. Er hatte auch seine Muskelmasse dann irgendwie hinbekommen und Skeletor ist einfach ein Traum. Ja, das sind fantastische Szenen, wie er in diesen Thronsaal kommt, wie er über die Erde herfällt. Okay, rundherum ist es sehr ruhig, es ist Nacht, diese Stadt hat nicht viel Polizisten, also da kommt kein Aufstand. Wenn du mit einer Armee eindringst, aber wie sich Skeletor da präsentiert und es gibt dann so ein paar Fluggeräte und so, sieht das richtig geil aus. Prinzipiell haben wir die Grundlage, und das muss man wohl fairerweise sagen, dass man damals, wie das Spielzeug gemacht wurde, gesagt hat, die Leute wollen Conan, Kinder wollen irgendwie Conan the Barbarian und dann wollen sie auch noch Laserwaffen, also werfen wir das alles in einen Topf und dann einen seriösen Film draus machen, finde ich nahezu unmöglich. Jetzt wird es thematisiert in der Serie, ich glaube Netflix ist es oder Amazon, aber ich glaube Netflix. Da machen sie das ganz gut, aber prinzipiell ist das wirklich sehr schwierig und das ist natürlich Anime, das ist jetzt kein Realfilm. Das Budget war generell von Anfang an zu niedrig. Okay, gut, die haben so die Kostüme eingekauft und gesagt, so, jetzt haben wir alles aufgebraucht, was machen wir denn jetzt? Da war nicht mehr viel drinnen. Aber das, was diesen Film, glaube ich, einfach getötet hat, waren dann einfach die Produzenten, also die Geldgeber dahinter, die dann irgendwann gesagt haben, nee, Moment mal, wir wollen hier Merchandise für Kinder produzieren und nur deswegen machen wir das, also schreibt alles um. Und das ist, glaube ich, echt. Der Film ist ein gutes Beispiel, dass sich da am Anfang die Leute einfach zu wenig überlegt haben, weil eigentlich muss ich vorm Drehbuch hergehen und sagen, so meine Ziele definieren. Ja, so okay, He-Man ist bekannt, na, dann macht's mal irgendwas und dann während der Produktion, wo die Kosten schon oder das Budget schon weg ist, dann überlege ich mir, hey liebe Leute, wo wollen wir eigentlich hin? Also das muss ich machen, bevor das Drehbuch geschrieben wird, bevor ich hier mit den Arbeiten anfange. Dann muss ich sagen, okay, wir brauchen irgendwas, was die Kinder da animiert, was PG-13 ist, was ja ein Wahnsinn bei so einem Charakter wie Skeletor ist. Dann würden die Leute sagen, naja, da können wir keinen Realfilm draus machen, da können wir eine Komödie machen, aber einen Actionfilm, das wird eben verdammt schwierig. Und ich glaube, das war dann wirklich der Genickbruch, aber es sind halt dann die Produzenten, die so oft hier reingrätschen und dann während der Produktion was verändern. Wenn sie das von Anfang an sagen, dann weiß der Film, wohin will, dann kann man sich überlegen, macht der Film Sinn? Ja, dann kann man nur vorwerfen, okay, ihr habt es produziert, ihr habt das Geld bezahlt, aber so auf dem Weg finde ich das immer so am unangenehmsten. Wir haben hier so Erwachsene versus Kinder, ich weiß wirklich nicht, wie viele Erwachsene damals in diesen Film reingegangen wären, ja. Das war schon sehr für Kinder fokussiert, dann wollten sie Skeletor auf einem Thron mit Totenköpfen, ja, das wird irgendwo dünn werden. Und die Kämpfe, ja, He-Man muss natürlich kämpfen, aber jetzt, der kann ja nicht Leute abschlachten, also geben wir ihm so austauschbare Roboter auf, das hatte natürlich auch wieder keiner Bock. Und mit dieser Altersbegrenzung, dass man die wegkriegt, damit musste man dann schon alles rausnehmen. Also es hat hinten und vorne nicht funktioniert. Aber was man sich hier fragen muss, ist, warum ist ihnen das nicht von vornherein aufgefallen? Ja? Denn sogar mir als Kind, hätte man mit mir jetzt darüber geredet, hätte ich gesagt, ist schon schwierig, so einen Film zu machen, wo Conan the Barbarian trifft auf irgendwie Star Wars und dann gebe ich noch Star Trek dazu und dann mache ich aber alles auf der Erde, dass es nicht so fancy ist. Und das war's dann. Ja? Also, dass das nicht so geil ist, war wohl klar. Und dann war noch ein wichtiger Punkt für mich als Kind, dass wenig bekannte Charaktere waren, also von den 30, 40, 50. Figuren, die es gab, gab es nur eine Handvoll, viele kannte man dort noch nicht, weil die neu etabliert werden sollen, so wie Gwildor oder dieser Gwok, der mit dem riesen Kopf, wo ich mir gedacht habe, wer soll denn das denn? Ich dachte immer, das ist Trapjaw, aber das war nicht. Es hat überhaupt keinen Sinn gemacht, was sie da getan haben, und der leitet das Ganze an. Beastman bleibt natürlich hinter seinen Möglichkeiten zurück, der muss irgendwelche Tiere hier lenken. Für einen Realfilm muss man das alles verbessern. Man at Arms braucht irgendwelche Gadgets. Dass jetzt die Verwandlung von Adam in He-Man nicht gemacht haben, dass das für so einen Realfilm nicht passt, hätte ich ja noch verstanden, ja, dass das jetzt nicht so geil kommt, wenn er so zuerst auf Feiner Prinz macht. Sora hat ja auch keine Verwandlung, also man hatte hier jetzt kein Konzept, außer Morphen ist wahrscheinlich teuer und deswegen haben sie es nicht gemacht, aber sonst hätten sie es wohl gezeigt. Aber du hattest als Kind jetzt wenig Angreifpunkte, wo du gesagt hast, das ist die Nostalgie, oder das sehe ich, das, was ich gespielt habe mit meinen Figuren, sehe ich jetzt endlich als Realfilm. Also das war es leider nur ganz dünn. Von der Handlung her haben sie es auch relativ einfach gemacht, und zwar mit einem ganz klassischen Red Herring. Wir haben hier einen Schlüssel, den Skeletor hat einen, He-Man braucht den zweiten, sie springen mit dem Schlüssel durch ein Portal, plötzlich ist der Schlüssel irgendwo auf der Erde verschwunden. So ein mistiges Ding fliegt schon mal ein paar Kilometer durch die Stratosphäre, alles kein Problem. Und dann sucht man halt lange diesen Schlüssel. Ja, und dann wird er immer wieder dort entführt und dann kommt er dahin. Das ist halt, da macht man es einfach sehr einfach als Schreiber. Aber okay, bei dem Film war es jetzt, hat es das gerade auch nicht mehr fett gemacht. Die Handlung spielt auf der Erde, und da war ich als Kind dann gebrochen. Ja. Ich wollte Eternia sehen, ich wollte Snake Mountain sehen, ich wollte diese ganzen Fantasy-Charaktere sehen. Auf der Erde war mir dann klar, da wird nicht mehr so viel kommen. Ja. Also da musste ich sogar als Kind irgendwie von mir zugeben, obwohl ich das nie wollte und immer gesagt habe, ich finde das total toll, musste ich zugeben, ja, jetzt zerbricht das ein bisschen was in mir, weil ich will alles, aber nicht, dass die einfach auf der Erde in einem normalen Setting sind und sich dann über Chicken Wings unterhalten. Also darauf habe ich ja überhaupt keinen Bock, da brauchst du nicht Masters of the Universe drehen, da kannst du irgendwas machen, ja. Mit dem einen Polizisten, der dann noch rumläuft. Also das war schon richtig, richtig furchtbar. Und auch mein Vater hat sich dann drüber aufgeregt, und ich dachte mir, so machen wir meinen Film nicht schlecht, aber ich wusste auch, ohne ihn ist das einfach nicht mehr haltbar. Sie haben dann noch Möglichkeiten, hinter denen sie zurückgeblieben sind, und zum einen, die Helden bleiben auf der Erde sitzen. Ja. Du brauchst diesen Schlüssel, dass du eben fliehen kannst. Skeletor kommt, holt He-Man und den Schlüssel, und jetzt sind sie alleine, und dieses Gefühl kommt tatsächlich kurz auf, wird aber schnell wieder, ja, sie haben einfach sehr schnell eine Lösung. Aber so wie jetzt, okay, Eternia ist ewig weit weg und stark bedroht, wir können hier nichts machen, wäre jetzt nicht die Rechtfertigung, oder wäre auch nicht okay, das deswegen auf der Erde spielen zu lassen, aber das war zumindest zum Moment. Und dass das ganze Universum so aus Musik besteht und ich damit reisen kann, da haben sie, würde ich sagen, von Tolkien die Grundlage genommen. Würde mich interessieren, ob sie sich daran angepasst haben oder ob ihnen das so eingefallen ist. Aber ist ganz nett, ja. Skeletor kommt an die Macht, und dann dachte ich mir, da muss jetzt einen zweiten Teil geben. Damals war man nicht so informiert, weil das ist jetzt eindeutig, dass er diese Macht hat. Das ist unumkehrbar. Ja, was macht man denn jetzt da? So schnell kann He-Man ihm das nicht wegnehmen, also das muss jetzt enden, indem ihm Skeletor in der Macht ist, und He-Man zerbricht seinen Stab, und dann ist die Macht weg. Ja, keiner wusste, dass diese Macht im Stab drin ist, sieht auch nicht so aus, er ist komplett anders angezogen. Naja, klar, wenn das Stöckchen kaputt wird, dann verliere ich natürlich die kosmischste Macht des ganzen Universums. Also er ist vom Gott, vom Alleinherrscher, weil sein Stäbchen kaputt worden ist, nicht mal, dass der vorher irgendwie wichtig genannt wurde, dieser Stab, so ist er dann wieder entmachtet worden, und dann muss ihn noch jemand töten, und schlägt auf sein Schwert, und Skeletor prallt physikalisch vollkommen schwachsinnig zurück und fällt dann irgendwo runter und stirbt dann eh nicht. Ja. Das hätte man hätte es cool umsetzen können, wenn sie da einen Erwachsenenfilm draus gemacht hätten, wäre ich zumindest sehr gespannt gewesen, was dann das geworden wäre. Aber wahrscheinlich hätte das auch sehr viele Probleme gehabt. Also hätte es genug Budget gehabt, ein Presses, Drehbuch, was auch immer. Aber so ein düsterer He-Man-Realfilm, mit diesem Skeletor, der wirklich eine Perle ist. Ja? Also könnt ihr euch auf YouTube einfach nur die Skeletor-Szenen ansehen, die sind es schon wert. Ja? Wäre spannend gewesen, was da rauskommt. So, zweiter, und da ist jetzt kein Film, sondern ich nenne einfach hier Vin Diesel, Now and Then. Vom Charakter zum Übermenschen. Ja? Ich sag's jetzt einfach mal so, wahrscheinlich werde ich dafür gescholten. Wir haben im Studentenheim Vin Diesel geliebt. Ja? Das war Fortgehen oder Videospiele spielen oder so, wenn wir nichts lernen mussten, und dann irgendwann um nach Mitternacht noch ein Bier aufgemacht und gesagt, okay, vorm Einschlafen sehen wir uns jetzt noch entweder Fast and Furious Triple X oder Pitch Black an, und wir haben diese drei Filme geliebt. Die waren großartig, das sind Actionfilme, ja, da weißt du auch, was du kriegst. Aber sie haben Gefühle drin, sie haben clevere Twists, Stories, da ist eine Raffinesse dabei, und sie haben uns super unterhalten, wir haben die wirklich geliebt. Ja. Und trotzdem kommt das Ganze unter meine Flops. Warum? Fast and Furious. Erster Teil. Vin Diesel war der Böse. Das war lang schon nicht klar. Also okay, er hat was Böses getan. Er sagt, aber er geht nicht mehr zurück ins Gefängnis. Aber im Endeffekt ist er einfach ein hundsnormaler Räuber, der zwar sein Team hat, aber einfach nur sehr cool tut und dann aber extrem verletzlich ist. Ja. Er verliert eine von seiner Crew, der andere ist schwer verletzt und er ist dann noch auf den Cop Brian angewiesen, den er doch so sehr hasst, als er draufkommt, dass das ein Cop ist. Ja. Und plötzlich ist er nicht mehr dieser Übermensch. Er ist extrem proletuit und stellt sich sehr cool dar, und plötzlich hat er aber hier Gefühle und ist auf andere angewiesen. Fast and Furious 4 bis 10. Er ist der komplette Übermensch. Ja? Also er ist, zum einen sind hier mal Autobahnraser, die den internationalen Terrorismus bekämpfen. Also dämlicher geht schon mal gar nicht mehr. Also über Folgen und Folgen. Ja? Sie kommen zu immer höheren Bedrohungen der Umgebung bis der ganzen Menschheit und eigentlich schon des Weltalls. Also irgendwann werden sie gegen Darth Vader kämpfen, das ist nur eine Frage der Zeit. Und warum? Sie können Auto fahren. Gut, wer kann das schon? Und Vin Diesel ist einfach der absolute, also wirklich der absolute Übermensch. Und dann ist Letty, seine Freundin, weg. Und er fängt das mit Neuen an, schwängert die, Letty kommt zurück und man denkt sich, wie lösen sie das? Die zwei Frauen haben überhaupt kein Problem. Dom, also er ist so geil, dass die eine sagt, na, du warst zuerst da, ich gebe ihn dir zurück, ihr könnt am besten noch gleich mein Kind haben, ich ziehe mich da zurück, ich gehe wieder zu Hobbs. Also man könnte es sich nicht einfacher machen und man könnte auch gar nicht mehr diesen Charakter von Vin Diesel hier noch hochhypen. Der ist so cool, dass sich da auch Frauen nicht zanken würden. Das Einzige, wie man ihn überhaupt angreifen kann, ist, indem er seinen Ex dann tötet, und das spielt ihm furchtbar in die Karten, weil damit hat er dann seine erste Freundin, mit der er zieht er das Kind von der anderen. Es gibt kein Problem mehr. Jetzt ist auch dieser kleine, unangenehme Gefühlsfunken heraus, und dass jetzt Elaine noch da ist, nee, dann lassen wir die einfach töten. Dann gibt es eine emotionale Szene, dann passt das schon. Also wirklich Würgkott, die haben nichts verstanden, was im ersten Teil irgendwie diesen Charakter ausgemacht hat. Oder die Spannung des Films. Triple X, so ein sportlicher Prolo ohne Ende infiltriert Verbrecher, die eben ja, auf so coole Karren stehen, die lassen sich nicht infiltrieren, das ist eine Anarchietruppe, da gehört schon so ein bisschen Suspension of Disbelief rein, aber hey, der kann die eben infiltrieren, und da haben sie sich schon richtig geile Sachen ausgedacht, wo er den Kopf verrät und wie er mit denen redet und welche Sprüche da ablässt. Das ist nachvollziehbar, dass sie den da irgendwie cool finden und sagen, na okay, ein Agent würde sich nie auf diese Art und Weise hier bei uns irgendwie reinschleichen, und jede coole Szene fordert ihr Tribut, und das liebe ich einfach so. Egal was Vin Diesel macht, wenn der da runter snowboardet und eine Lawine auslöst und dann noch irgendwie rauskommt, wenn er die ärgsten Stunts macht, er wird immer danach niedergeschossen, irgendwie niedergeschlagen, festgenommen, hat vergessen, den Safety-Knopf wegzuschalten, weil er ja doch kein Agent ist. Und alles, was so James Bond gemacht hat, wird so eine Hommage dargebracht, dass er das eben alles nicht kann, aber er kann halt cooles Tanzen, coole Sprüche. Und das hat ein Alleinstellungsmerkmal und das hatte Charme und das war cool. Und dann kommt Triple X 3 und es ist einfach eine Allmachtsfantasie von Typ, der mit seinem Team wieder der totale Übermensch ist. Und sonst hat der Film einfach gar nichts. Ja, auch der zweite Teil geht schon in die Richtung. Da sagen sie zumindest, okay, das ist jetzt gleich so ein Special Force Ding. Dann haben wir wieder die früheren Schwarzenegger und Van Damme und alles das, Chuck Norris ist und was wir eben damals hatten. Und das wird 1:1 dann weiter hier gezeigt. Pitch Black. Wir haben Vin Diesel wieder als, in dem Fall, Gefangener und vollkommen Unterlegener. Ja. Er ist ja natürlich proletuit wie immer, er ist super cool, er ist natürlich so ein bisschen Übermensch, aber er wird sogar zusammengeschlagen von der Kuh, von den Leuten dort, die ihm einfach die Brille runterreißen, er hat ein Problem im Licht, die prügeln auf ihn ein und er kann nichts tun, das wäre nachher unvorstellbar. Er hat eine Fähigkeit für die Nacht, ja, und ist ihm stark robust, dass er in der Nacht sehen kann, das macht ihn hier fähig. Und er ist gefangen genommen, er kann fliegen, wird wieder gefangen genommen. Ja? Also er ist ja bei weitem nicht so überdrüber cool. Er tut sehr cool, aber er kann nicht so viel. Und dann sind sie aber auf ihn angewiesen. Das eigentliche Problem kommt hoch. Wir haben die Sonnenfinsternis, wir haben die Monster. Und es ist ein Psychoterror zwischen den Leuten. Viel mehr als das, was er eigentlich hier als Bedrohung darstellt. Und plötzlich wird dieser Anti-Held gar nicht mehr so die große Bedrohung, sondern die Hilfe. Und ich habe schon, ich glaube sogar 2 Videos drüber gemacht. Dann kommt eben so dieser moralische Punkt von ihm, der nur bei ihm funktioniert. Und das fand ich einfach absolut großartig, ihn so darzustellen, und das hatte sehr viel Gefühl, und wir wollten damals bei dem Ansehen auch gar nicht diesen absoluten Übermenschen, sondern wir wollten, dass der sehr, sehr cool ist, aber eben auch Probleme hat, und das ist so das Superman-Problem, wenn jemand schon alles kann, dann kannst du ihn auch nicht mehr wirklich bedrohen, und dann gibt es auch keine wirkliche Emotion mehr in den Filmen, und dann gibt es auch keine Spannung mehr. Riddick wurde dann mehr Science-Fictioniger. Science-Fiction ist einfach ein so weiter Begriff, dass alles, was nicht Fantasy ist und nicht real ist, ist Science-Fiction. Aber im ersten Teil war es so irgendein abgefucktes Raumschiff und dann landen sie auf der Erde, da gibt es Monster, auf dem Planeten und da gibt es Monster. Das war's. Und jetzt plötzlich haben wir hier Star Wars par excellence mit riesen Sternen, Kreuzern und einem galaktischen Krieg und die übernehmen alles. Okay, gut, der brauche ich nicht auf dieser Vorlage aufbauen, aber was ist, Riddick besiegt alle und wird zum Übermenschen und zum Alleinherrscher über die ganze Galaxis. Also Vin Diesel hat ja wirklich alles aus der Birne rausgekämmert, was irgendwie möglich ist. Also der glaubt ja wirklich selbst, er ist schon dieser absolut strahlende Held, wenn er sich so darstellt, werden ihn die Leute schon so sehen. Also da ist es ja komplett nach oben. Noch mehr geht ja schon gar nicht, gerade dass er nicht wirklich Gott geworden ist. Aber mit dem Underverse ist das eh schon gottgleich. Und dann bei Riddick 3 sind sie drauf dahinter gekommen, der hat nicht so funktioniert. Das ist einfach eine andere Marke, was wir hier gemacht haben. Und dann ist es ein dünnes Remake, wo er wieder so übermächtig ist, da braucht er zig Betäubungspfeile, bis er mal umfällt. Und da habe ich jetzt nicht so viel Handlung, das vom ersten Teil hat auch nicht mehr so funktioniert. Da war es Nacht, jetzt machen sie das mit Wasser, so einen Hahn herbeigezogen. Und er ist noch immer so cool, dass sogar eine Lesbe dann hetero wird, kotz wird. Ich finde es furchtbar. Ja, es ist so schade, wenn sich die Leute nicht mehr besinnen. Ich meine, man könnte Stallone auch vorwerfen, dass er das Gefühl von Rambo und Rocky am Anfang dann später nicht mehr transportiert hat. Aber der hat nicht so diesen Allmachtswahn, den hier Vin Diesel hat. Und das hat uns einfach enttäuscht. Also wenn wir da damals gewusst hätten, was da kommt, wären wir froh gewesen, dass wir nur 3 Filme von diesem Typen haben. So. Mich würde interessieren, ab in die Kommentare, was ihr zu diesen 2 Filmen, von diesen 2 Filmen haltet, Filmen, also von diesem einen Film, Masters of the Universe, und von Vin Diesel, seiner Entwicklung. Und ich werde einfach regelmäßig zu meinen Lieblingsfilmen präsentieren, je nachdem, wie lange die dauern, immer 2, 3, 4, 5, und dann auch meine Flops. Sonst, liebe Kreativskeptiker, sehr gelimmer Strafhalten und auf zum Horizont!